Wir lernten die drei Hauptströme im Kampf gegen den Imperialismus kennen. Das sozialistische Weltsystem, die Arbeiterklasse in den kapitalistischen Ländern und die nationale Befreiungsbewegung. Wer ist aber die Führungskraft in diesem Kampf, in dem die Frage, wer wen entschieden wird? Diese führende Kraft ist die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und ihre Partei, die Kommunistische Partei der Sowjetunion. Die Welt sieht auf dieses Land. Hört seit mehr als 50 Jahren seine Signale von der Erde. Und seit 1957 seine Signale auch aus dem Weltall. Moskau. Hier schlägt der Puls der fortschrittlichen Menschheit. Warum ist das so? Wovon hängt die Autorität eines Staates ab? Von mehreren Faktoren. Unter anderem von der ökonomischen Kraft. Schau dir das Bild an. Rechts und in der Hintergrundmitte ein Stück altes Moskau. Links ein Gebäude, entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg. In der Bildmitte aber das neue Moskau mit dem wie ein großes Buch aufgeschlagenen Gebäude des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Die UdSSR ist heute die Wirtschaftsmacht der Welt. Wie kann man sich eine solche ökonomische Kraft vorstellen? In einer Minute des Jahres 1972, eine Schulstunde hat 45 Minuten, wurden unter anderem produziert 550 Tonnen Erdöl, 150 Tonnen Stahl, 1132 Tonnen Kohle, 335 Tonnen Eisenerz, 140 Tonnen Walzmaterial, 82 Tonnen Dünger. Das sind des Weiteren 302.000 Kubikmeter Erdgas. 1.214.000 Kilowattstunden Elektroenergie. 18,8 Tonnen Zucker. 15.300 Meter Stoffe. 2.028 Stück Wäsche. Und 1.133 Paar Schuhe. Das wurde in einer einzigen Minute in der Sowjetunion erzeugt? Das und noch mehr. Lenins Pläne wurden Wirklichkeit. Lenins kühne Formel, Kommunismus, das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes, wird heute in nie gekannten Dimensionen wirtschaftliche Potenz. Die Elektrifizierung ist also die entscheidende Basis der Ökonomie. Ja. Und auf ihr baut sich folgerichtig alles auf. Gigantische Industrieanlagen aller Art. Täglich wird ein Großbetrieb seiner Bestimmung übergeben. Aber auch in der sozialistischen Landwirtschaft findet eine stürmische Entwicklung statt. Immer mehr wird hier industriell produziert. So sind auch die Erfolge der Pionierleistungen der Sowjetunion in der Weltraumforschung kein Zufall. Sondern das folgerichtige Ergebnis der Wirtschaftskraft der Sowjetunion, der Fähigkeit ihrer Arbeiter, Wissenschaftler, ja aller Werktätigen unter Führung ihrer kommunistischen Partei, der KPDSU. Hier wird die materiell-technische Basis des Kommunismus geschaffen. Dann beruht also die internationale Autorität der Sowjetunion auf ihrer ökonomischen Stärke? Und ihrer innenpolitischen Festigkeit. Und, darauf aufbauend, ihrer militärischen Kraft. Was wäre der Sozialismus in der Auseinandersetzung mit dem Imperialismus ohne zuverlässigen militärischen Schutz? Unter Führung der Sowjetunion sind die Staaten des Warschauer Vertrages zum Friedensgaranten in Europa geworden. Erich Weinert schrieb in Festung des Friedens: Und fragen die Herren der Nationen, was will denn die Friedenswelt mit ihren vielen Kanonen? Die sind doch zum Schießen bestellt. Dann sagen wir, Demagogen, ihr hättet schon längst das Land mit eurem Krieg überzogen und seine Fahnen verbrannt. Damit der Tag nicht werde, drohen die Granaten im Lauf. Denn dieses Sechstel der Erde baut seinen Frieden auf. Als Friedenswaffenschmiede bleibt es so lange in Kraft, bis einst sein eigener Friede den Frieden der Welt erschafft. Es ist ein beruhigend schönes Gefühl, unsere nationale Volksarmee an der Seite der Sowjetarmee und sozialistischen Bruderarmeen zu wissen. Unsere Stärke und Sicherheit liegt also im Bündnis mit der Sowjetunion. Die Worte Ernst Thälmanns aus den 20er Jahren unseres Jahrhunderts haben volle Gültigkeit. An der Stellung zur Sowjetunion sieht man, ob es einer mit dem Sozialismus ehrlich meint oder nicht. Der 24. Parteitag der KPDSU verkündete eine Friedensoffensive, die den räuberischen Imperialismus in Einheit aller drei Hauptströme zügeln und bezwingen wird. Je stärker die Einheit und Geschlossenheit der kommunistischen und Arbeiterparteien aller Länder, je konsequenter diese unter dem Banner von Marx, Engels und Lenin kämpfen, umso größer ist die Kraft der fortschrittlichen Menschheit gegen den menschenfeindlichen Imperialismus. Das ist die Aufgabe unseres Jahrhunderts. Dafür lernst du, dafür kämpfst du. Das gibt deinem Leben Sinn und Inhalt. Du fragtest, was ist das für ein Jahrhundert, unser 20. Jahrhundert, in dem wir leben? Du erkennst, es ist unser Jahrhundert, unsere Epoche, deren Hauptinhalt der durch die große sozialistische Oktoberrevolution eingeleitete Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus ist. Es ist die Epoche des Kampfes der beiden entgegengesetzten Gesellschaftssysteme. Die Epoche der sozialistischen Revolution und der nationalen Befreiungsrevolutionen, die Epoche des Zusammenbruchs des Imperialismus und der Liquidierung des Kolonialsystems. die Epoche des Übergangs immer neuer Völker auf den Weg des Sozialismus, die Epoche des Triumphes des Sozialismus und Kommunismus im Weltmaßstab. Doch diese Entwicklung ist voller Probleme, zeitweiliger Niederlagen und Siege, Höhen und Tiefen, voller innerer und äußerer Widersprüche. Aber unaufhaltsam dreht sich das Rad der Geschichte, mitbewegt von dir, wenn du mit den Millionen Bewusster der ganzen Welt in die Speichen greifst. Allen Hindernissen und Schwierigkeiten zum Trotz, vorwärts in Richtung Kommunismus. Bertolt Brecht sagt im Lob des Kommunismus: Er ist vernünftig. Jeder versteht ihn. Er ist leicht. Du bist doch kein Ausbeuter. Du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich. Erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm. Und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Wir aber wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist.